Gerechtigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, drüber liegt mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit gibt es Glückes unter Hand. Glück lasse, gibt es Glückes, für ein deutsches Vaterland. Glück lasse, gibt es Glückes.